Ich stelle den Staubsauger wieder an seinen Platz, leere noch schnell den Papierkorb und gehe zurück zum Schreibtisch. Ich wische die Schreibtischplatte noch schnell mit einem feuchten Lappen ab. Während sie trocknet, mache ich den Computer an. Mal sehen, ob ich Post habe. Die dezente Melodie meines Postprogramms begrüßt mich freundlich. Ja, 2 neue E-Mails. Andreas hat mir geschrieben und ein Newsletter von Easyfly ist gekommen. Zuerst lese ich die E-Mail von Andreas. Andreas wohnt jetzt in Frankreich. Er schreibt seitenlang über seine Probleme mit Marie. Sie ist der Meinung, dass er sie vernachlässigt und seine Arbeit zu ernst nimmt. Sie will ihn verlassen. Er ist ganz verzweifelt, der arme Kerl. Ich schreibe ausführlich zurück und gebe ihm viele Ratschläge. Er ist schließlich ein guter Freund. Dann öffne ich den Newsletter von Easyfly. Sieh an, schon wieder so billige Flüge nach Spanien. Ich nehme meinen Kalender zur Hand. Das wäre doch die Gelegenheit. Im September habe ich eine Woche frei und eine Woche Kurzurlaub könnte ich gut gebrauchen. Ich gebe die Daten ein und vergleiche die Preise. So billig sind die Flüge nun doch nicht mehr. Es ist immer dasselbe. Auf den ersten Blick erscheint alles super preiswert, aber dann passen die Daten nicht und mit Kerosinzuschlag und Steuern sind die Preise schließlich fast normal. Steuern? Die Steuererklärung. Ich lasse das Thema Fliegen ruhen. Ist sowieso nicht gut, dass viele fliegen wegen der globalen Klimaerwärmung.